Telekom Fernsprecher Bühler, Stadtteil von Radio Bavori. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Kran-Lastfahrzeug der Firma Burgerstraßenbau sowie einige Arbeiter, die hier links neben dem Fernsprechgerät mit Schaufeln einen Graben ausgehoben haben. Und es sieht so aus, als wollten die Bauarbeiter in diesem Graben künftig Granitsteine einlegen, die im Grunde genommen hier eine Einfassung bilden sollen von dem gepflasterten Fußgängerweg. Ansonsten, außer den zahlreichen Arbeitern, die hier mit Schaufeln beschäftigt sind, einigen Schubkarren, einigen Stapeln mit Steinpaketen der Firma Berliner Platte, Form A350x350mm ungeschliffen, 8 bis 11 grau, nach DIN EN 1339, hier in der Flügerstraße. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.